Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! His Excellency Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines. Benigno Aquino III. Im Juli dieses Jahres. Ansprache zur Lage der Nation. Korruption, schlechte Arbeitsbedingungen, Umweltverschmutzung, Vertreibung zur Rohstoffsicherung. Die Menschen in Manila demonstrieren gegen die weltweit üblichen sozialen Missstände. Ungewöhnlich arg treffen die über 7000 philippinischen Inseln allerdings die Phänomene, die mit dem menschgemachten Klimawandel einhergehen. Bevor ihr ein Interview mit einem Aktivisten aus Manila zur lokalen anarchistischen Perspektive auf die sozialökologischen Probleme der Philippinen und über praktizierte gegenseitige Hilfe als Lösungsansatz hört, geben wir euch einen allgemeinen Überblick über die Wirtschaftspolitik des Landes, die im Fokus der Kritik der Demonstrantinnen gegen die Ansprache zur Lage der Nation stand. Die Philippinen werden in immer kürzeren Abständen von verheerenden Taifunen und anderen folgenschweren Naturschauspielen heimgesucht. Zuletzt wurden Mitte Juli hunderttausende Menschen durch den Taifun Ramsun obdachlos, einige starben. Das war noch ein eher glimpflicher Ausgang verglichen mit den Auswirkungen von Haiyan im letzten Herbst. Er beendete mindestens 6000 Menschenleben. Kein Wunder also, dass die philippinische Bevölkerung bezüglich des Themas Umwelt höchst sensibilisiert ist. Die breite Protestbewegung muss gar nicht lange reißen, um auf maßgebliche Ursachen für Klimawandel, Umweltverschmutzung, Waldrodungen etc. zu stoßen. Hauptsächlich diverse Bergbauunternehmen versuchen seit Jahrzehnten, die Ressourcen auf den Philippinen an Land zu ziehen und machen sich dort folglich breit. Dazu wurden sie 1995 von der philippinischen Regierung geradezu eingeladen. Der Mining Act sichert seitdem ausländischen Bergbauunternehmen mehrjährige Steuerfreiheit zu, sowie die Aneignung der Abbauregion, die uneingeschränkte Nutzung von Wasser und Wäldern und einiges mehr. Aufgrund starker Widerstände in der indigenen Bevölkerung, die insbesondere in den bergbaulich interessanten Gebieten lebt, wurde zwar der Free Prior Informed Consent durchgesetzt, der eine aktive Zustimmung der betroffenen Menschen für die Nutzung ihrer Territorien erfordert, doch haben die Firmen Strategien entwickelt, um diesen zu umgehen. Verharmlosung der Konsequenzen des Eingriffs, leere Versprechungen, Geldgeschenke. Die Aussicht auf eine Verbesserung der Lebensumstände durch einen Arbeitsplatz führt freilich gelegentlich auch zu einer, aus Unternehmenssicht, unkomplizierten Einwilligung der Betroffenen. Eingesetzt werden die Ansässigen allerdings fast ausschließlich in der ersten Phase des Projekts, bei der gesundheitlich riskante Tätigkeiten anstehen, die, wie sollte es anders sein, äußerst unangemessen bezahlt werden. Apropos bezahlt werden. Die Kredite für die lukrativen Geschäfte werden meist von der Weltbank bereitgestellt. Mit Hilfe solcher Kredite und den sogenannten Strukturanpassungsprogrammen des Internationalen Währungsfonds sichern diese internationalen Organisationen die Ressourcenausbeutung in Ländern des globalen Südens, wie zum Beispiel den Philippinen. Was berechtigterweise erstmal sehr trocken und technisch klingt, ist wichtig für das Verständnis der politischen Vorgänge in Ländern wie den Philippinen. Grob umrissen lässt sich diese Situation als Form neuer Kolonisierung beschreiben. Um zu verstehen, was da warum passiert, wagen wir einen kurzen Blick in die Geschichte. Denn all das wurde erst durch die sogenannten Staatsschuldenkrisen in den 1960er und 70er Jahren möglich. Staaten des globalen Südens, wie zum Beispiel die Philippinen, bekamen damals hohe Kredite durch die Weltbank. Damit sollten beispielsweise Infrastrukturprojekte finanziert werden, wie der Ausbau der Energieproduktion und Versorgung. Diese Kraftwerke, Stromleitungen, Straßen und so weiter wurden dann allerdings überwiegend von US-amerikanischen und europäischen Firmen gebaut. Damit floss das geliehene Geld zum Großteil wieder aus den Ländern heraus. Die Staaten hatten zwar dann bestenfalls die neue Infrastruktur, doch der damit versprochene extreme Anstieg des Wirtschaftswachstums blieb aus. Was verheerend für diese Staaten und ihre Gesellschaften war und ist. Denn die Kredite der Weltbank sollten eigentlich mit Hilfe der steigenden Staatseinnahmen zurückgezahlt werden. Da das aber nicht, wie von den Ökonomen prophezeit, funktionierte, gerieten die meisten Staaten im globalen Süden in eine Krise, da sie ihre Schulden und die Zinsen nicht mehr zahlen konnten. Genau das machte dann den Weg frei für die sogenannten Strukturanpassungsprogramme des Internationalen Währungsfonds. Das ist ein Sammelbegriff für politische Initiativen, die vom Internationalen Währungsfonds an die jeweiligen Staaten herangetragen werden. Im Gegenzug, nach erfolgreicher Umsetzung, gibt es Schuldenerlass oder neue Kredite. In der Regel umfassen diese Programme die Liberalisierung bestehender und die Schaffung neuer Märkte. Damit entstehen neue Investitionsmöglichkeiten für ausländische Investorinnen, was entscheidend für den Fortbestand und die weitere Ausdehnung des globalisierten Kapitalismus ist. Wenn wir zurück zum konkreten Beispiel Philippinen gehen, wird deutlich, dass diese Entwicklungen besonders auf Kosten der lokalen Bevölkerungen und der Natur gehen, da einerseits öffentliche Güter und Leistungen privatisiert und natürliche Ressourcen ausgeschlachtet werden. Im Juli dieses Jahres, eine Woche vor der jährlichen Ansprache zur Lage der Nation, hat Präsident Benigno Aquino III. Übrigens den letzten Schritt zur vollständigen Liberalisierung des philippinischen Finanzmarktes getan. Die Unterzeichnung des Republic Act 10641 erlaubt die 100%ige Übernahme philippinischer Banken durch ausländische Institute und verspricht ihnen umfassende Privilegien bei der Eröffnung eigener Filialen. Damit ist der Weg frei für die internationalen Großbanken, sich in das philippinische Finanzsystem einzukaufen. Was von der Regierung als Chance auf weiterhin hohe Wachstumszahlen dargestellt wird, kann als zusätzliche Form der Integration des philippinischen Staates in den Weltmarkt gesehen werden, unter den entsprechenden neokolonialen Verhältnissen. In unserem Interview mit Chris aus Manila werden unter anderem Proteste gegen die festgefahrene Politik des Staates und alternative Maßnahmen zur Abwendung von klimabedingtem Elend geschildert, die die anarchistische Gruppe Etnico Bandido mitgestaltet. Zuletzt fand am 28. Juli eine große Demonstration gegen die erwähnte Ansprache zur Lage der Nation statt. Chris fand sie sehr erfolgreich, da sich viele verschiedene Menschen von ihr angesprochen fühlten und sich spontan beteiligten. Aber hört selbst. The demonstration was organized not only by anarchists, it's also organized. Die Demonstration war nicht nur von anarchistischen Gruppen organisiert, sondern von verschiedenen politischen Gruppierungen. Im Hauptfokus stehen die Umwelt und die Kultur. The demonstration has a double meaning. It means we demonstrate against the political structure. Die Demo hat eine doppelte Bedeutung. Wir demonstrieren gegen die politische Struktur und politischen Druck und dagegen, wie die Regierung auf verschiedene Umweltkrisen, zum Beispiel das Thema der Klimakrise, reagiert. Wir demonstrieren auch some practices of urban and herbal gardening, DIY T-shirt printing. All of these are demonstrations. Außerdem demonstrieren wir für verschiedene Praktiken, zum Beispiel Urban Gardening und DIY T-Shirt-Druck. Das alles soll den Leuten zeigen, dass sie selbst etwas ändern können, Lösungen finden können und nicht immer abhängig von der Regierung sein müssen. Die Demo war ein Erfolg, weil ganz normale Leute und Umherstehende sich der Demo angeschlossen haben. Sie wollten wissen, was wir tun und von verschiedenen Workshops lernen. Es war also eine inkludierende Demonstration. You said there are two aspects. The one is to demonstrate against the Du hast gesagt, es gibt zwei Aspekte bei der Demo. Der eine ist, gegen den Staat und seine Politik zu demonstrieren, wegen der Klimakrise. Und der andere ist, zu zeigen, dass Menschen auch selbstständig anders leben können, ohne den Staat. Könntest du die aktuelle Position des Staats erklären? Seine Politik und was erreicht werden soll? This government are a puppet of the WTO and International Monetary Fund. Die Regierung ist eine Marionette der WTO und des Internationalen Währungsfonds, permanent. Die Regierung handelt immer zugunsten der ausländischen Investoren, um dem Strukturanpassungsprogramm des Internationalen Währungsfonds zu genügen. Wenn der IWF oder die Weltbank Wünsche an die Politik äußern, wird die Regierung diese auch befolgen und niemals dagegen handeln. Sie werden immer alle Forderungen durchgehen lassen, denn die Philippinen sind Mitglied der Welthandelsorganisation. Also, einige dieser politischen Strategien betreffen die Umwelt und nicht nur die Umwelt. Natürlich sind davon auch Menschen betroffen, besonders die indigenen Gemeinschaften, die dauernd verdrängt werden, zum Beispiel vom Bergbau im Norden der Philippinen. Die Bergbauunternehmen versuchen, Projekte in den Philippinen zu machen, ohne Rücksicht darauf, ob in den entsprechenden Gebieten Menschen leben. Die Regierung wird dies aus Profitgründen erlauben. Alle Projekte, in die die Regierung involviert ist, sind Teil des Strukturanpassungsprogramms der WTO und des IWF. So, all of the project that our government is involved are all part of the structural adjustment program of the WTO. The anarchist movements in the Philippines, are you well connected across the country? Ist die anarchistische Bewegung auf den Philippinen gut organisiert? Kannst du etwas über die anarchistischen Strukturen auf den Philippinen sagen? Es gibt hier nur ein paar AnarchistInnen. Einige Leute arbeiten an so etwas wie antiautoritären Herangehensweisen. Deswegen versuchen wir, uns mit ihnen zu verbinden und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Deswegen werden wir eine Konferenz für autonome Räume und Infoshops organisieren, die diesen August stattfinden soll. Wir wollen dabei mehr Informationen austauschen und uns gegenseitig bestärken, denn wir sind hier wirklich nur sehr wenige. That sounds very nice. Für wann genau plant ihr die Konferenz? Der Plan ist, dass sie im August stattfinden wird. Aber es ist noch nicht definitiv, weil wir immer noch dabei sind, Geld aufzutreiben, um die Ausgaben für diese Konferenz zu finanzieren. Wir haben bisher nicht genug zusammen und so kann es sein, dass wir sie erst mal canceln und im Oktober neu ansetzen. Die Konferenz ist uns sehr wichtig, denn in den letzten 4 Jahren gab es nur 2 anarchistische Locations auf den Philippinen. Aber jetzt gibt es schon 10 antiautoritäre und autonome Räume. Und jetzt denken wir, dass es sehr wichtig für uns ist, wieder zusammenzukommen und mehr darüber zu reden, wie wir unsere Strategien und Praktiken einem breiteren Spektrum zugänglich machen können. Der Öffentlichkeit, der Universität oder einfach den Gemeinschaften, in denen wir leben. Wir werden versuchen, intern zu reden und darüber zu beraten, wie wir radikales Bewusstsein mit anarchistischen Werten verbreiten können. To the public or to the university or to the community, we will try to talk internally and how we will spread radical consciousness with the values of anarchism. Okay, ich denke, ihr braucht Geld für zum Beispiel Transporte und den Raum. Wie können euch Leute finanziell helfen? Das heißt, wie kann von außerhalb der Philippinen Geld gespendet werden? From outside the Philippines. Yeah, that's why we make a poster and an appeal letter Ja, deswegen haben wir einen Brief und einen Paper geschrieben, das wir unseren internationalen Freundinnen und Genossinnen schicken. Wir haben ihnen gesagt, dass wir dieses Event machen und dass es für uns sehr wichtig ist. Denn wenn es erfolgreich ist, versuchen wir eine Südostasien-Konferenz zu machen, an der weitere lokale Initiativen teilnehmen werden. Kannst du mir den Geldbetrag nennen, den ihr braucht? Ich kann das gerade nur schätzen. Es sind etwa 60.000 Pesos. Gibt es noch etwas anderes, das du gerne erwähnen möchtest? Ja, wir sind immer noch Teil der Mobile Anarchist School, die drei Hauptprogrammpunkte hat. Es geht darum, Solarenergie als eine alternative Energiequelle für marginalisierte Gemeinschaften zu promoten. Wir planen auch eine Awareness-Kampagne, denn die Philippinen werden immer wieder von Taifunen getroffen. Das Programm fokussiert sich darauf, wie wir uns vor den Katastrophen schützen und auf sie vorbereitet sein können. Jeder Infoshop und autonome Raum hat auch seine eigenen Aktivitäten. Diese präsentieren sie am 2. August. Every infoshop or autonomous spaces in the Philippines has their own kind of activity also. Es gibt einen Infoshop in Naga City, der ein Großessensausgabeprojekt hat mit dem Titel Food Not Bombs in Solidarität mit den Opfern des Gaza-Krieges. Außerdem sind wir noch dabei, Leute zu finden, die uns dabei helfen, unser Buch zu veröffentlichen. Wir haben zwei Bücher gemacht, eins über die Geschichte der anarchistischen Bewegung im lokalen Kontext und eins über Anarcha-Feminismus im lokalen Kontext. Es gibt sie schon als PDF, aber wir wollen sie erst drucken und als Buch herausgeben. Wir suchen also noch Leute, die uns bei allen Aufgaben im Rahmen dieser Veröffentlichungen unterstützen. But we, our plan is to print it and publish it on a book format. So we are also trying to find people who can help us on these publishing matters. Okay. Wird es irgendeine Art Output der Konferenz geben, wie Paper, Audio oder Videoaufnahmen? Offers papers or audio or video recordings of the conference? That's part of the plan. The conference, we will have one. Das ist Teil des Plans. Eine Person wird eine schriftliche Dokumentation und eine Videodokumentation machen und wir werden Fotos machen. Wir wollen am Ende ein anarchistisches Journal zur Konferenz machen. Video recording and some will take pictures. And our plan is to make a journal about the conference. That's the output. Wir planen auch ein Compilation-Projekt, das heißt Sound Compilation. Das Konzept sieht eine Null-Emissionsaufnahme vor. Wir haben vor, Locals dazu einzuladen, Sound mit Solarenergie aufzunehmen. Es ist also ein Statement. Die Compilation handelt von Umweltthemen und der Klimakrise. Also wollen wir versuchen, sie mit Nutzung der Solarenergie zu erstellen. About a mental issue and climate crisis. So we will try to make a compilation recording with the use of solar power. Okay. You know, carbon recording. This concept of working with solar power. Seit wann gibt es euer Konzept der Solarenergienutzung? We studied solar power last 2011. And the InfoShop now, the Ethnico Bandido InfoShop, we already use 150 watts. Wir haben 2011 angefangen, mit Solarenergie zu arbeiten. Der Ethnico Bandido Infoshop nutzt seit etwa 6 Monaten bereits 151 Solarinstallationen und wir sparen dadurch bereits Geld für Elektrizität. We are already using the solar power here in the U.S. And are the people in your local communities, are they interested in... Sind die Leute in eurer Umgebung an Solarenergie interessiert? Beteiligen sie sich an euren Veranstaltungen, um zu lernen, wie sie sie selbst erzeugen können? How to build it? Only few people are still interested. Individual person are asking questions and curious about the technology. Nur wenige Leute sind immer noch interessiert. Einzelne aus der Umgebung des Infoshops fragen mal nach und sind neugierig auf die Technologie. Aber wir machen auch Solarenergie-Seminare in der Gemeinschaft. But we also do seminars, solar power seminars on the community. Das wäre schon genial, wenn es einige Gemeinschaften auf den Philippinen schaffen würden, einen erheblichen Teil ihrer elektrischen Energie durch Photovoltaik selbst organisiert zu produzieren. Denn dann könnte die multinationale Spekulationsmaschine, die nicht nur die philippinischen Inseln auf der Suche nach heiß begehrten Bodenschätzen umgräbt, sondern auch, bisher noch recht unbeobachtet, riesige Flächen mit Solarpanels pflastert, mal wieder nach Hause fahren und Päuschen einlegen. Wir wünschen der Mobile Anarchist School also viel Energie, um ihre Projekte zu verwirklichen und der anarchistischen Bewegung der Philippinen viel Erfolg bei der angestrebten Vernetzung. Den Link zur Website von Etnico Bandido sowie die Bankverbindung, über die Spenden für die Konferenz für autonome Räume gesammelt werden, findet ihr auf unserer Website aradio.blogsport.de.